siebte Sinn. Verpiss dich, ich weiß genau, du vermisst mich. Sagte meine Ex, doch ich sag dir, ist nicht. Du bist nicht alles auf der Welt für mich, mein Schatz. Ich hab auch Freunde und die haben meinem Leben auch Platz. Ratzfatz, mach einen Satz raus aus meiner Welt, in der es dir eh nicht gefällt, dich also auch nichts mehr hält. Ich biege ab, denn mir sagt mein siebter Sinn, dass es besser ist, wenn ich ein Single bin. Das ist der siebte Sinn. Oh, mir tut das gar nicht leid ohne dich. Ich hab mehr Zeit ohne dich, es gibt keinen Streit ohne dich. Ich war auf der linken Spur, brumm, immer geradeaus. Leb mein Leben wie ich will und im Übrigen schau gar nicht raus. Im Fernsehen läuft ne Boxen und der Klodeckel bleibt oben. Hab ne Mikrowellen, Essen und gebügelte Garderoben. Tja, mit Sex ist leider Ebbe, doch mir sagt mein siebter Sinn, dass es wirklich besser ist, wenn ich ein Single bin. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Ich weiß, dass ich ein Single bin, wo sind denn all die Singles hin? Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Mir sagt mein siebter Sinn, ich brauch ganz schnell ne Single. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist jetzt aufgehoben, Baby. Ich drücke voll aufs Gas und die Geschwindigkeit ist crazy. Party after party, all die P's mitten drin. Und manchmal hab ich so viel Spaß, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Und auch dafür hab ich keine Zeit, denn mir geht's hektisch über ein Essen. Schalt nicht viel von relaxen. Ich bin wie Michael Jackson, wenn der Regisseur schreit Action. I can get the satisfaction, so wie Mick brauch ich einen Kick. Denn der Olli ist ein Polo und das Solo-Augenblick. Also schick ich meinen kleinen süßen Hintern auf ne Party und erhoff mir, dass da irgendwo ein bisschen Spaß am Start ist. Doch hart ist das egal, wo ich geh, nicht passiert. Und da geht es schnell, dass man den Spaß dran verliert. Also zieht mein Gesicht, diese Party ist auch nicht länger. Denn nach wochenlangem Feiern hat man irgendwann einen Hänger. Ich sitze zu Hause, obwohl ich eingeladen bin. Dies wird sozusagen einer von den besagten Abenden. Alle kommen rum, ist bestimmt eine Menge los. Und Getränke sind umsonst, also Prost, Prost, Prost. Doch ich weiß, dass ich da wieder frisch im Märchen steh. Nur Pärchen seh und nach einem kleinen Küsschen fleh. Und dann sagt mir wieder mal mein siebter Sinn, dass ich ein Single bin, auf der Suche nach einer Singlein. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Ich weiß, dass ich ein Single bin, wo sind denn all die Singles hin? Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Mir sagt mein siebter Sinn, ich brauch ganz schnell ne Single. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Ich weiß, dass ich ein Single bin, wo sind denn all die Singles hin? Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Mir sagt mein siebter Sinn, ich brauch ganz schnell ne Single. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Ich weiß, dass ich ein Single bin, wo sind denn all die Singles hin? Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Der siebte Sinn.